Chrysotimus kommt laufend zur Hoftür herein, laut heulend wie ein verwundetes Tier. Elektra: Chrysotimus, schnell, schnell, ich brauche Aushilfe. Sag mir etwas auf der Welt, worüber man sich freuen kann. Chrysotimus schreiend: Orest! Orest ist tot! Elektra winkt ihr ab wie von Sinnen. Sei still! Chrysotimus dicht bei ihr: Orest ist tot! Elektra bewegt die Lippen. Chrysotimus: Ich kam hinaus, da wussten sie schon. Alle standen herum und alle wussten schon, nur wir nicht. Elektra: Niemand weiß es. Chrysotimus: Alle wissen's. Elektra: Niemand kann's wissen, denn es ist nicht wahr. Chrysotimus wirft sich auf den Boden, Elektra reißt sie empor. Es ist nicht wahr, ich sag dir, es ist nicht wahr. Chrysotimus: Die Fremden standen an der Wand. Die Fremden, die hergeschickt sind, es zu melden. Zwei, ein Alter und ein Junger. Allen hatten sie schon erzählt. Im Kreise standen alle um sie herum und alle wussten es schon. Elektra: Es ist nicht wahr. Chrysotimus: An uns denkt niemand. Tot, Elektra, tot, gestorben in der Fremde, tot, gestorben dort im fremden Land, von seinen Pferden erschlagen und geschleift. Sie sinkt vor der Schwelle des Hauses an Elektras Seite in wilder Verzweiflung hin. Elektra: Es ist nicht wahr. Chrysotimus: Nur uns erzählt man's nicht, an uns denkt niemand. Tot, Elektra, tot. Ein junger Diener kommt eilig aus dem Haus, stolpert über die vor der Schwelle liegende hinweg. Platz da! Wer lungert so vor einer Tür? Ah, kommt mir's denken. He da, Stallung, he! Ein alter Diener finsteren Gesichts zeigt sich an der Hoftür. Was soll's im Stall? Junger Diener: Gesattelt soll werden und so rasch als möglich, hörst du? Ein Gaul, ein Maultier oder meinetwegen auch eine Kuh, nur rasch. Alter Diener: Für wen? Junger Diener: Für den, der dies befiehlt. Da glotzt er: Rasch für mich, sofort für mich, trapp, trapp, weil ich hinaus muss, aufs Feld, den Herrn holen, weil ich ihm Botschaft zu bringen habe, große Botschaft, wichtig genug, um eine eurer Mähren zu Tod zu reiten. Er geht ab, auch der alte Diener verschwindet. Chrysotimus halb aufgerichtet: Gestorben in der Fremde, tot begraben, dort im fremden Land, von seinen Pferden erschlagen und geschleift. Ach, sein Gesicht, unkenntlich, sagen sie. Wir haben es nie gesehen, sein Gesicht. Wenn wir ihn denken, so denken wir ein Kind. Und er war groß. Ob er vor seinem Sterben nicht nach uns verlangte? Ich habe sie nicht fragen können, es standen alle ringsherum. Elektra, wir müssen hin und mit den Männern sprechen. Elektra: Nun muss es hier von uns geschehen. Chrysotimus: Elektra, wir wollen hingehen, es sind zwei, ein Alter und ein viel Jüngerer. Wenn sie erfahren, dass wir die Schwestern sind, die armen Schwestern, dann sagen sie uns alles. Elektra: Was frommt noch zu wissen? Dass er tot ist, wissen wir. Chrysotimus: Dass sie uns nichts, nicht einmal eine Locke, nicht eine kleine Locke mitgebracht. Wie wenn wir gar nicht auf der Welt mehr wären, wir beiden Mädchen. Elektra: Darum müssen wir jetzt zeigen, dass wir sind. Chrysotimus: Elektra? Elektra: Wir. Wir beide müssen es tun. Chrysotimus: Elektra, was? Elektra: Am besten heute, am besten diese Nacht. Chrysotimus: Was, Schwester? Elektra: Was? Das Werk, das nun auf uns gefallen ist, weil er nicht kommen kann und ungetan es ja nicht bleiben darf. Chrysotimus: Was für ein Werk? Elektra: Nun müssen du und ich hingehen und das Weib und ihren Mann erschlagen. Chrysotimus: Schwester, sprichst du von der Mutter? Elektra: Von ihr und auch von ihm. Ganz ohne Zögern muss es geschehen. Chrysotimus: Sprachlos. Elektra: Schweig still, zu sprechen ist nichts. Nichts gibt es zu bedenken, als nur wie wir es tun. Chrysotimis, ich, Elektra, ja, du und ich. Wer sonst? Hat unser Vater andere Kinder, die wo im Haus versteckt sind und zu Hilfe uns kommen könnten? Nein, soviel ich weiß. Chrysotimis, wir beide sollen hingehen? Wir zwei, mit unseren beiden Händen? Elektra, dafür lass mich nur sorgen. Chrysotimis, wenn du auch ein Messer, Elektra, ein Messer. Chrysotimis, oder auch ein Beil, Elektra, ein Beil. Das Beil. Das Beil, womit der Vater, Chrysotimis, du, Entsetzliche, du hast es? Elektra, für den Bruder bewahrte ich es. Nun müssen wir es schwingen. Chrysotimis, du, diese Arme, den Ägist erschlagen? Elektra, erst ihn, dann sie, erst sie, dann ihn, gleich viel. Es schläft niemand in ihrem Vorgemach. Chrysotimis, im Schlaf sie morden. Elektra, wer schläft, ist ein gebundenes Opfer. Schliefen sie nicht zusammen, könnte ich es allein vollbringen, so aber musst du mit. Chrysotimis abwehrend, Elektra, Elektra, du, denn du bist stark, dicht an Chrysotimis, wie stark du bist. Dich haben die jungfräulichen Nächte stark gemacht, überall ist so viel Kraft in dir, Sehnen hast du wie ein Füllen, schlank sind deine Füße, wie schlank und biegsam, leicht umschlingig sie deine Hüften sind. Du windest dich durch jeden Spalt, du hebst dich durchs Fenster. Lass mich deine Arme fühlen, wie kühl und stark sie sind. Wie du mich abwehrst, fühle ich, was das für Arme sind. Du könntest erdrücken, was du an dich ziehst. Du könntest mich oder einen Mann mit deinen Armen an deine kühlen, festen Brüste pressen, dass man ersticken müsste. Überall ist so viel Kraft in dir. Sie strömt wie kühles, verhaltenes Wasser aus dem Fels. Sie flutet mit deinen Haaren auf die starken Schultern herab. Ich spüre durch die Kühle deiner Haut das warme Blut hindurch. Mit meiner Wange spüre ich den Flaum auf deinen jungen Armen. Du bist voller Kraft, du bist schön, du bist wie eine Frucht am Tag der Reife. Chrysotimis, lass mich. Elektra, nein, ich halte dich. Mit meinen traurigen, verdorrten Armen umschling ich deinen Leib. Wie du dich sträubst, ziehst du den Knoten nur noch fester. Ranken will ich mich rings um dich, versenken meine Wurzeln in dich und mit meinem Willen dir impfen das Blut. Chrysotimis, lass mich. Sie flüchtet ein paar Schritte. Elektra wild ihr nach, fasst sie am Gewand. Nein, ich lass dich nicht. Chrysotimis, Elektra, hör mich. Du bist so klug. Hilf uns jetzt aus diesem Haus. Hilf uns ins Freie. Elektra, hilf uns ins Freie. Elektra, von jetzt an will ich deine Schwester sein, so wie ich niemals deine Schwester war. Getreu will ich mit dir in deiner Kammer sitzen und warten auf den Bräutigam. Für ihn will ich dich salben und ins duftige Bad sollst du mir tauchen wie der junge Schwan und deinen Kopf an meiner Brust verbergen, bevor er dich, die durch den Schleier glüht wie eine Fackel, in das Hochzeitsbett mit starken Armen zieht. Chrysotimis schließt die Augen. Nicht, Schwester, nicht. Elektra, oh ja. Weit mehr als Schwester bin ich dir von diesem Tage an. Ich diene dir wie eine Sklavin. Wenn du liegst in Wehen, stehe ich an deinem Bette Tag und Nacht, wehr dir die Fliegen, schöpfe kühles Wasser. Und wenn auf einmal auf dem nackten Schoß dir ein lebendiges liegt, erschreckend fast, so heb ich's empor, so hoch, damit sein Lächeln hoch von oben in die tiefsten, geheimsten Klüfte deiner Seele fällt und dort das letzte eisig Grässliche vor dieser Sonne schmilzt und du es in hellen Tränen ausweinen kannst. Chrysotimis, bring mich fort. Ich sterb in diesem Haus. Elektra an ihren Knien. Dein Mund ist schön, wenn er sich einmal auftut, um zu zürnen. aus deinem reinen, starken Mund muss furchtbar ein Schrei hervorsprühen. Furchtbar wie der Schrei der Todesgöttin, wenn man unter dir so daliegt, wie nun ich, wenn man auf einmal erwacht und wie die Todesgöttin dich zu Häupten findet, wenn man unter dir gebunden liegt und so an dir hinaufsieht, an deinem schlanken Leib mit starrem Aug emporschauen muss, so wie Gescheiterte emporschauen an der Klippe, ehe sie sterben. Chrysotimis, was redest du? Elektra aufstehend, denn ehe du diesem Haus und mir entkommst, musst du es tun. Chrysotimis will reden. Elektra hält dir den Mund zu. Dir führt kein Weg hinaus als der. Ich lass dich nicht, ehe du mir Mund auf Mund es zugeschworen, dass du es tun wirst. Chrysotimis windet sich los. Lass mich. Elektra fasst sie wieder. Schwör, du kommst heute Nacht, wenn alles still ist, an den Fuß der Treppe. Chrysotimis, lass mich. Elektra hält sie am Gewand. Mädchen, sträub dich nicht. Es bleibt kein Tropfen Blut am Leibe haften. Schnell schlüpfst du aus dem blutigen Gewand mit reinem Leib ins hochzeitliche Hemd. Chrysotimis, lass mich. Elektra, sei nicht so feige. Was du jetzt an Schaudern überwindest, wird vergolten mit Wonneschaudern, Nacht für Nacht. Chrysotimis, ich kann nicht. Elektra, sieh, ich lieg vor dir, ich küsse deine Füße. Chrysotimis ins Haustor entspringend. Ich kann nicht. Elektra ihr nach. Sei verflucht. Vor sich, mit wilder Entschlossenheit, nun denn allein. Sie fängt an der Wand des Hauses, seitwärts der Türschwelle, eifrig zu graben an. Lautlos, wie ein Tier, hält inne, sieht sich um, gräbt weiter.